Zwölftes Kapitel. Was macht Ihre Wochenbetterin? Schrie mein Vater, der abermals den Schritt vom Treppenabsatz heruntertat und Susanne anrief, die er eben unten an der Stiege mit einem großen Nadelkissen vorbeigehen sah. Wie geht's Ihrer Wochenbetterin? Recht gut nach den Umständen, sagte Susanne im Vorbeigehen. Und wie ist's mit dem Kinde? Keine Antwort. Und wo ist denn der Dr. Slope? Fuhr mein Vater fort mit lauterer Stimme und sah dabei übers Geländer. Fort war Susanne. Unter all den Rätseln des ehelichen Lebens, sagte mein Vater und ging über den Treppenabsatz, um sich mit dem Rücken an die Wand zu lehnen, unter allen den verworrenen Rätseln des ehelichen Lebens, sagte er, davon man mehr Esel bepacken könnte, als Hiobs ganze Herde Esel ausmacht, ist keines so schwer aufzulösen als dieses, dass, sobald die Frau des Hauses in die Wochen gekommen ist, jedes Weibsbild im Hause, vom Kammermädchen bis auf das Scheuermensch, ein Zoll höher wächst und sich mehr in die Brust wirft als aller ihrer übrigen Zölle wegen zusammengenommen. Ich denke vielmehr, antwortete mein Onkel Tobi, dass wir es sind, die einen Zoll einschrumpfen. Mir geht's jedenfalls so, wenn ich nur einer schwangeren Frau ansichtig werde. Es ist eine schwere Last, die dieser Hälfte unserer Mitgeschöpfe aufgelegt ist. Bruder Walter, sagte mein Onkel Tobi, es ist wohl eine klägliche Bürde, fuhr er fort und schüttelte den Kopf. Ja, ja, es ist eine mühselige Sache, sagte mein Vater und schüttelte den Kopf gleichfalls. Aber wahrhaftig, seitdem das Kopfschütteln Mode gewesen ist, schüttelt nie zugleich zwei Köpfe konzertmäßig zusammen aus so verschiedenen Ursachen. Gott bewahre, der Henker hole sie alle, sagten mein Onkel Tobi und mein Vater zugleich bei sich selbst.